Noch im 21. Jahrhundert werden Felder mit Mais-Monokulturen als Mittel zur Linderung der unsicheren Lebensmittelversorgung in ganz Afrika angepriesen. Dieses Narrativ konnte Emanda aber in Zusammenarbeit mit der Gemeinschaft der Banda im westafrikanischen Ghana durch eine elegante Zusammenstellung ethnografischer Gespräche, historischer Erkenntnisse sowie archäologischer und archäobotanischer Daten in Frage stellen. Erstens reichte der wechselnde Anbau indigener Nutzpflanzen wie Perl- und Sorghumhirse zusammen mit Knollenpflanzen, Gemüse, zum Beispiel Augenbohnen, und gesammelten wilden Chianüssen mehr als aus, um die Gemeinschaften in der Region zu der Zeit, als die Europäer eintrafen, zu ernähren. Der Mais wurde einige Jahrhunderte lang praktisch außer Acht gelassen, was vermuten lässt, dass die Menschen genug zu essen hatten. Zweitens fordert Mais unter Umständen einen unglaublich hohen Tribut von der Fruchtbarkeit des Bodens. Er ist anfällig für Schädlinge und hat Schwierigkeiten bei der Trockenheit, die die saisonalen Trockenwälder im Westen Ghanas immer wieder heimsucht und auch bei Eintreffen der Europäer herrschte. Und schließlich gewann der Mais insbesondere entlang der Küste schneller an Bedeutung. Hier profitierten die afrikanischen Bauern, wenn sie ihn in großen Mengen anbauten, um die gestiegene Nachfrage der Europäer zu decken. Diese brauchten den Mais nicht nur, um sich selbst zu ernähren, sondern auch zur Deckung des wirtschaftlichen Bedarfs neuer kapitalistischer Geschäftsinitiativen, die sich auf Menschen konzentrierten. Emanda formuliert es so: Die fixe Idee von Afrika als einem Kontinent ohne sichere Lebensmittelversorgung, der deshalb Überschüsse aus eingeführten eurasischen und amerikanischen Nutzpflanzen braucht, läuft vollkommen den jahrtausendealten landwirtschaftlichen Innovationen der Afrikaner zuwider, die mit ökologischen Störungen effizient fertig wurden und nur durch die Prozesse des Kolonialismus in den letzten 5 Jahrhunderten unter Vorurteilen zu leiden hatten. Wie wir auch schon am Beispiel der Kanarischen Inseln und Amerikas erfahren haben, hinterließ die Einführung neuer Nutzpflanzen und Tiere in den Landschaften häufig nicht nur positive Spuren. In Afrika machen Monokulturen beispielsweise von Mais die Bauern empfindlicher gegenüber dem Klimawandel. In China bot die Einführung von Mais und Süßkartoffeln, die an Klima und Boden ganz andere Anforderungen stellen als die Nutzpflanzen der alten Welt, die Gelegenheit zur Ausweitung der Landwirtschaft auf neue Gebiete. Die Süßkartoffeln kamen gegen Ende des 16. Jahrhunderts von den Philippinen nach China und bildeten eine wichtige Nahrungsquelle für die einheimischen Bauern, die unter der klimatisch bedingten Zerstörung ihrer Reisfelder zu leiden hatten. Süßkartoffeln und der Mais, der über das von Portugiesen besetzte Macau ins Land kam, begünstigten auch die Auswanderung chinesischer Bauern nach Südwesten bis in die Provinz Sichuan und im Nordwesten bis zur Wüste Gobi. Im 18. Jahrhundert schossen die landwirtschaftlichen Erträge und die Bevölkerung in diesen zuvor nur spärlich genutzten Regionen in die Höhe. Paläoökologische Spuren und historische Beobachtungen belegen in der Folgezeit eine zunehmende Waldzerstörung und Bodenerosion. Die vielen Nährstoffe und Kohlenhydrate, die solche neuen Nutzpflanzen lieferten, trugen sicher dazu bei, dass China heute das bevölkerungsreichste Land der Erde ist. Die geomorphologische Analyse der früheren Bodenqualität zeigt jedoch, in Verbindung mit der in Archiven erhaltenen Erwähnung der Instabilität des Bodens, dass die neuen Nutzpflanzen an die Stelle von Waldflächen traten. Damit hatten sie Anteil daran, dass ungeschützter Boden weggespült wurde, Nährstoffe verloren gingen und größere Überschwemmungen zunahmen.